Wie die südkoreanische Internetzeitung Tongilus berichtete, verurteilte am 28. Juni die Arbeiterdirektion des Südlichen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni durch eine Erklärung der Regierung. Dies erfolgte im Zusammenhang damit, dass am 27. Juni das südkoreanische Wiedervereinigungsministerium erneut dieser Direktion den Briefaustausch mit dem Zentralvorstand des Generalverbandes der Gewerkschaften des Nordens für die Zustandebringung der Fußballveranstaltung der Arbeiter von Süd und Nord für die Landeswiedervereinigung untersagt hatte. 200 Vertreter der südkoreanischen Unternehmen in der Industriezone Kaesong versammelten sich am 28. Juni vor dem Regierungsgebäude in Seoul zu einer Kundgebung und verlangten von der Regierung, die Schäden nach der Betriebsunterbrechung der Industriezone zu ersetzen.